Auf jeder Blume Pauke klingt, das bunte Ding, der Schmetterling, und auf dem Ast im Sommerwind, das Auge singt, der Böcke singt. Von jedem Messen, was hat mein Schatz, ein Schmetterling, ein frecher Spatz, darum gefällt dem lockeren Blut das Onkelau besonders gut. Springe, mein Liebchen, springe, rasch auf die Schaukel durch.